Wenn ich Justus aus früheren Erfahrungen richtig einschätze, hat sich in seinem Großhirn bereits die Idee eingenistet, dass so ein Tagebuch möglicherweise im Text eine verschlüsselte Botschaft enthält. Doch bevor man sich damit befasst, ist es sicherlich geboten, bei Mr. Gunn vorzusprechen. Steil hoch hier. Phantom Lake Road. Woher kommt der Name eigentlich? Hier gibt's doch gar keinen See. Höchstens ein paar Wasserlöcher. Der grüne VW. Ja, war Jim. Schnell, in Deckung, dort ins Gebüsch. Die Fahrräder in den Graben. Der hat uns gesehen. Er hält. Aber das ist doch gar nicht Java Jim. Hey, bleibt hier. Ich muss mit euch reden. Auf einmal. Ein Reiter! Der hat ja einen Säbel in der Hand! Der Verwehr haut ab! Der Reiter verfolgt ihn! Verrückt! Jetzt kommt er zurück! Bob, Peter, nicht weglaufen! Bleibt hier! Mensch, Just, der Karl hat einen Säbel! Der ist verrückt! Lauf doch! So, ihr Lümmel, euch habe ich. Bleibt stehen! Keine Bewegung! Aber wie, Still! Ich weiß nicht, was ihr drei und dieser andere Kerl hier treibt, aber ich werde es erfahren. Wir haben nichts mit dem anderen zu tun. Wir sind ja vor ihm weggelaufen. Das könnt ihr der Polizei erzählen. Los jetzt! Aber Sir, so hören Sie uns doch an! Los, sage ich, oder wollt ihr den Säbel spüren? Die drei Fragezeichen fügten sich. Ihnen blieb keine andere Wahl. Sie gingen vor dem Reiter her den Berg hinauf und wenig später kamen sie an einem kleinen See mit einer Insel vorbei. Dahinter lag ein altes Steinhaus. Fantastisch. Das Haus sieht aus wie eine Festung. Vom Turm aus könnte man Feinde über viele Meilen ausmachen. Es ist schon ein seltsamer Bau. Los, rein mit euch. Die Stufen hoch und durch die Tür. Los, los. Schon gut, wir gehen ja schon, Sir. Da ist eine Frau im Kamin. Und ein Junge ist auch bei ihr. Hier sind sie, Flora Gunn. Der Halunke ist mit seinem Auto durchgebrannt. Aber seine Spießgesellen habe ich geschnappt. Hör mal, Rory, das sind doch Kinder. Die können doch wohl nicht die Einbrecher sein. Übeltäter müssen nicht unbedingt erwachsen sein. Clanny, du rufst am besten die Polizei. Dann werden wir diese Einbrüche schon klären. Der Mann mit dem grünen VW hat hier eingebrochen, Sir? Was hat er denn mitgenommen? Als ob du das nicht wüsstest. Wir wissen es aber nicht. Sagen Sie es uns doch. Wir haben diesen Mann nie vorher gesehen. Nur den Wagen. Der hat uns verfolgt. Wir wollten zu Ihnen kommen, Mrs. Gunn, um mit Ihnen zu sprechen. Der Mann begegnete uns auf der Landstraße. Er hielt an und machte Jagd auf uns. Ich weiß nicht warum, er jagte uns. Ich bin Justus Jonas vom Gebrauchtwagencenter T. Jonas in Rocky Beach. Und das sind meine Freunde. Bob Andrews. Peter Shaw. Unsere Fahrräder liegen oben an der Straße. Das müsste beweisen, dass wir nicht mit dem Mann im VW gekommen sind. Flora, lass dich nicht irre machen. Die Polizei... Schweig, Rory. Ich bin Flora Gunn. Das ist mein Sohn Clanny und das ist mein Vetter Mr. Rory McNabb. Darf ich jetzt erfahren, warum ihr mich besuchen wolltet? Wegen der Truhe, Madame. Für unseren Altwarenhandel haben wir eine Seemannstruhe gekauft, die ihrem Vorfahr Angel Scun von der Argyle Queen gehört hat. Mhm. Seit wir die Truhe haben, ist einiges Seltsames passiert. Ja. Wenn Sie mir sagen könnten, was der Mann mit dem VW aus Ihrem Haus gestohlen hat, trägt es vielleicht zur Klärung dieser Vorfälle bei. Na, gestohlen hat er nichts. Es ist jedes Mal das Gleiche. Jemand bricht hier ein, wühlt alles durch, was wir von Großvater Gunn noch haben, nimmt aber nie was mit. Gar nichts? Immer durchwühlt dieser Kerl die Sachen vom alten Angels. Ich glaube, es geht ihm um den... Um den Schatz? Hörst du, Mutter, sie meinen auch, dass es um den Schatz geht. Tja, vielleicht hat der Brief ja doch etwas zu bedeuten. Brief? Brief? Was für ein Brief? Großvater Gunn hatte sich hier im Tal angesiedelt. Als er mit dem Hausbau fertig war, ließ er seine Familie nachkommen. Er war jedoch schon tot, als diese hier eintraf. Seine Frau fand nur noch einen Brief. Zeig ihn doch mal, Mama. Gern. Moment. Hier ist er. Danke, Madam. Lies ihn vor, Justus. Meine liebe Laura, bald wirst du bei mir sein, doch seit einiger Zeit befürchte ich, dass man mir nachstellt. Ich muss mir daher beim Schreiben dieser letzten dringlichen Worte an dich im Klaren darüber sein, dass andere sie zu Gesicht bekommen könnten. Denk stets daran, dass ich dich geliebt habe und dir ein goldenes Leben goldenes versprochen Leben? Habe. Das weist auf einen Schatz hin. Auf den Schatz. Mhm. Denk an das, was ich in der Heimat geliebt habe und dann das Geheimnis von Phantom Loch. Folge meinem letzten Kurs, lies nach, was meine Tage für dich bauten. Sieh das Geheimnis in einem Spiegel. In einem Spiegel? Was soll das denn? Mein Mann war sicher, dass Großvater Gunn mit dem Wort vom goldenen Leben einen Schatz gemeint hat. Er hat alles durchsucht, aber nie etwas gefunden. Hinter jedem Spiegel hat er gesehen. Er hatte das zweite Tagebuch nicht. Das zweite Tagebuch? Wir haben es in einer Truhe gefunden. Darin beschreibt Angus Gunn, was er bis zu seinen letzten Tagen getan hat. Ach ja! Im Brief fordert er Laura auf das zu achten, was er in den letzten Tagen getan hat. Aber was war das? Jedenfalls nichts, was mit einem Schatz zu tun hätte. Im Tagebuch steht nur, wohin er ging und was er tat, um irgendetwas für Laura zu bauen. Es sollte wohl eine Überraschung sein, oder? Woher wissen Sie, dass das im Tagebuch steht? Das steht auch im Brief.